Muckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das eine ist klar und das ist eigentlich gut. Habt ihr eigentlich schon einmal eine Bergtour gemacht? So richtig mit Rucksack und Bergschuhen und nach einem langen Aufstieg dann den weiten Blick über die Berggipfel genossen? Das ist wunderschön, nicht wahr? Der Meister Eder ist früher viel herumgeklettert, aber in den letzten Jahren ist er eigentlich nicht mehr dazugekommen. Dazu brauchte er schon einen Anlass. Und dieser Anlass war jetzt plötzlich gekommen, und zwar in Form seines Neffen. Der Neffe Dieter ist kein kleiner Bub mehr, sondern ein himmellanger Bursche von 18 Jahren, der noch nie das Gebirge gesehen hat. Und der hat es sich in den Kopf gesetzt, seinen Onkel Franz zu überreden, gemeinsam mit ihm eine Bergtour zu machen. Nun, so sehr muss ja den Meister Eder gar nicht überreden, denn der hat gleich gesagt: Also, Dieter, es ist gar keine so schlechte Idee, wieder mal auf den Berg zu steigen. Da wohnt man so nah am Gebirg und nutzt es eigentlich viel zu wenig aus. Du würdest mit mir gehen, Onkel Franz? Das wäre prima. Meine Bergschuhe passen mir noch. Und zu Fuß bin ich auch noch ganz gut. Das wird mir direkt Spaß machen. Wir müssen ja keine Kletterpartie machen. Wir suchen uns eine schöne Tagestour aus. Hast du richtige Schuhe dabei? Ja, die ich anhabe. Die Salonschleicher da. Nein, mein Lieber. Ohne richtige feste Schuhe kann man nicht auf einen Berg. Aber wir wollen noch eine Tour mit einem bequemen Weg machen, denke ich. Naja, so bequem sind die auch wieder nicht, die Bergwege. Einen festen Halt muss man schon haben in den Schuhen. Und nicht so glatte Ledersohlen. Da rutscht man ja aus und bricht sich den Fuß. Und eine Regenjacke müssen wir auch mitnehmen. Einen Regenmantel habe ich selbstverständlich mit. Ja, und dann gehst du jetzt in die Stadt und kaufst dir ein paar Bergschuhe. Wenn dein Geld nicht reicht, leihe ich dir lieber was, bevor du dir den Fuß brichst. Nein, nein, danke, Onkel Franz. Schließlich verdiene ich ja auch schon Geld. Vater hat auch schon gemeint, dass ich mir festere Schuhe zulegen soll. Ich finde es großartig von dir, dass du mitgehst. Na ja, der Wetterbericht fürs Wochenende ist ja auch nicht schlecht. Wir werden halt früh aufstehen müssen. Aber ich freue mich drauf. Kaum war der Dieter außer Hörweite, hat sich unweigerlich der Pumuckl gemeldet. Die Berge hat er ja von unten allerdings schon gesehen. Und auf ein so riesiges Ding raufzusteigen, das schien ihm auf Anhieb das Schönste, was es geben kann. Und so sprang er mit einem Satz auf die Hobelbank und verkündete: Ich gehe mit auf den Berg. Ich stehe so früh auf, dass es früher überhaupt nicht mehr geht. Und zu Fuß bin ich auch sehr gut. Und ui, ui, wo kriege ich denn für mich Bergschuhe her? Ja, Pumuckl, Bergschuhe für dich? Die gibt's auf der ganzen Welt nicht. Oh. Du musst schon da bleiben. Das geht nicht anders. Doch. Das geht schon anders. Ich brauche nämlich gar keine Bergschuhe, weil ich habe Bergfüße. Jawohl, barfuße Bergfüße. Dich hat's ja... Mich hat's überhaupt nicht. Niemand hat mich. Aber du hast einen Rucksack und dann trägst du mich eben den Berg hinauf. Ja, das fehlt mir noch. Ich bleib ja unsichtbar und unsichtbar wieg ich überhaupt nichts. Ja, und plötzlich wirst du sichtbar. Und mich zieht es mit dem Rucksack nach unten. In einem Rucksack drin kann ich doch gar nicht sichtbar werden. Du kannst mich ja gar nicht sehen, auch wenn ich den Kopf rausstrecke nicht, weil ich ja auf deinem Rücken bin. Und kein Mensch kann auf seinen eigenen Rücken schauen. Ja, da hast du wieder recht. Also bitte, darf ich mit? Ja, bitte. Ja, aber das wird ja doch zu langweilig. Nein, das wird mir ganz kurzweilig. Ich schaue mir die Berge an und die Berge, die schauen dann wieder mich an. Zeitlang. Und dann fängst du an, Faxen zu machen. Und am Ende hupfst raus und davon und fällst irgendwo runter. Und ich lauf dann wie ein Depp umeinander und such dich. Und der Dieter meint am Ende, ich spinne. Nein, das meint ja nicht der Dieter, weil ich alles ganz bestimmt nicht tun werde. Großes Klabauter Ehrenwort. Ja, mit einem Kobold in die Berge gehen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich weiß, dass es gut ist. Ich weiß sogar ganz genau, dass es sehr, sehr gut ist. Auf die Berge sehen will ich morgen gehen. Und dann wirst du sehen, das ist wunderschön. Das ist das sogenannte Ö-Gedicht, weil es alles mit Ön anfängt und auch mit Ön aufhört. Ist fein, nicht? Mhm, sehr fein. Ja, wenn ich mit darf, dann mache ich vielleicht noch viele Ö-Gedichte. Also zum Beispiel, nirgends gibt's doch Flöhe, dafür viele Röhe und dazwischen Köhe. Nein, Kühe, aber ich sag Köhe, weil es sich sonst nicht reimt. Aber ich kann auch ein Ö-Gedicht machen. Also zum Beispiel, es gibt viele Kühe, die ganz ohne Mühe. Um Himmels Willen, hör jetzt auf, mir wird ja ganz schlecht. Also darf ich mit? Also, von mir aus. Hurra, hurra, hurra! Du, wird's dir vielleicht von einem A-Gedicht wieder besser? Moment mal. Moment, bisschen, hör auf. Hör auf. Ich habe hier noch gar nicht angefangen. Aber bitteschön, ich hätte ein schönes A-Gedicht gewusst. Aber bitte, wenn du willst, dann höre ich schon auf anzufangen. Weil ich ein braver Pumuckl bin. Ein Bergpumuckl bin ich. Ein braver Gebirgspumuckl in deinem Bergrucksackel. Sackel. Pumuckl, Rucksackel, das ist zu dumm. Also, heute reimen sich immer nur falsche Worte. Aber weißt du, das kommt davon, weil ich mich so freue. So haben sich alle drei auf die Bergtour gefreut. Sie standen am nächsten Tag schon sehr früh auf und fuhren mit dem ersten Zug ins Gebirge. Der Meister Eder trug den Rucksack und der Pumuckl, der an der Außentasche saß, sodass er bequem herausgucken konnte, unsichtbar natürlich, hielt sich ganz mucksmäuschenstill. Der Anstieg ging zuerst durch einen Hochwald. Dieter? Ja, Onkel? Bleib ein bisschen stehen. Ja. Mei, ist das schön. Schau, da drüben die Schaf. Onkel Franz, soll ich dir nicht den Rucksack abnehmen? Nein, der stört mich gar nicht. Komm, gib her, das geht doch nicht, dass du als Älterer von uns den Rucksack trägst. Lass den Rucksack lieber, sonst wirst du gezwickt. Zwicken? Wieso? Wer? Zwickt er dich, hab ich gemeint. Außerdem schnaufst du ja mehr als ich. Onkel, ich kann doch... Du musst gleichmäßig gehen, nicht einmal rennen und dann wieder stehen bleiben. Schön langsam und gleichmäßig geht mein Gebirge. Ich habe es nicht mit dem langsam gehen, Onkel. Bütchen, glaub, was ich sag. Sonst machst du schneller schlapp als ich, alter Mann. Ich und Schlappmann? Hast du eine Ahnung? Ich gehe ein bisschen voraus. Hm? Ja, nichts gern. Das ist immer das Gleiche bei Leuten, die das erste Mal im Gebirge sind. Du, der folgt gar nicht. Da bin ich aber viel braver. Mhm. Hoffentlich bleibt's auch so. Hast du was gesagt, Onkel? Na. Lass mich raus, dann saus ich dem Dieter nach und steck ihm ein kleines Steinchen in die Schuhe. Nix da. Oder ich mach ihm die Schuhbänder du auf. Du gibst der Ruhe, hab ich gesagt. Mich drückt aber ein Apfel genau in den Rücken. Ich bin schon ganz apfelblau. Da hast du Taschentuch. Polster dir die Tasche ein bisschen aus. Schön, die Vögel singen. Darf ich auch singen? Na, still bist. Schade. Onkel Franz, bist noch da? Ja, ich komm schon. Der eine möchte rennen, der andere singen. Mein, da habe ich mir was aufgetan. Der Dieter ist also vorausgerannt und der Meister Eder ist, wie sich's gehört, bedächtig, aber gleichmäßig beraufgegangen. Der Pumuckl in der Rucksacktasche hat einen hartnäckigen Kampf mit dem drückenden Apfel gekämpft und das war gut so, sonst hätte er sich nämlich doch gelangweilt. Nach ungefähr einer Stunde kam's, wie es kommen musste. Der Dieter war durchgeschwitzt und außer Atem von der Rennerei und hatte einen mächtigen Durst. Er wartete auf seinen Onkel und sagte: Oh, puh, das ist ganz schön anstrengend. Deine Blase habe ich auch schon am Fuß. Onkel, ich kann nicht mehr. Wir müssen hier ein bisschen rasten. Jetzt schon? Ja. Nach einer Stunde? Wenn wir dauernd rasten, dann kommen wir in die größte Hitze rein. Oben, wo dann keine Bäume mehr wachsen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Wenn uns zu heiß wird, ziehen wir etwas aus. Aber ich muss jetzt etwas trinken. Du, da drüben ist eine Quelle. Du wirst dich hüten und da ein eiskaltes Wasser reintrinken. Jetzt, wo du so schwitzt, kommt gar nicht in Frage. Aber die Hände und die Füße kann ich reinhängen. Auch nicht gleich. Wenn's schon meinst, dass wir rasten, dann setzen wir uns da auf den Baumstamm. Da haben wir einen wunderbaren Blick und gegen Durst isst einen Apfel. Aber wir haben doch einen Tee dabei. Merkt dir, man trinkt nicht viel auf einer Bergtour, wenn man das alles bloß wieder rausschwitzen muss. Onkel, bitte. Aber von mir aus einen Schluck heißen Tee. Also komm, Setzen wir uns da her. Ah, oh, ist das schön. Wunderbar ist das, Onkel Franz. Ja. War doch ein guter Gedanke von mir, dich zum Bergsteigen zu verleiten. Ja. Onkel, warum stellst du denn den Rucksack gar so vorsichtig auf den Boden? Ich? Habe ich den vorsichtig hingestellt. Und weh, als ob du lauter rohe Eier den Berg raufgetragen hättest. Ja, mei. Da ist die Tüte mit Äpfel. Onkel, die Äpfel! Die kullern ja den Berg hinunter! Donnerwetter, jetzt ist er mal doch rausgekommen. Onkel, Onkel, so schönen Äpfel! Wo rennst denn hin? Die Äpfel nach! Die schönen Äpfel! Pumuckl, habe ich gesagt, dass du raus darfst aus der Tasche. Die hüpfen aber fein den Berg runter, die dummen Äpfel. Die haben mich so gedrückt. Aber das darfst du nicht, den Berg was runterwerfen. Wie der Dieter saust, das ist aber sehr lustig. Das ist gar nicht lustig, merkt ihr das? Ich will auch den Berg runtersausen. Da bleibst zum Kuckuck. Jetzt hat der Dieter die Äpfel aber erwischt. Schade, die sind so fein gekullert. Ich will noch was kullern lassen. Untersteht. Aber mir ist aber so langweilig in der Tasche. Ich muss laufen und hüpfen und springen und singen. Oh, juhu, juhu, will einen Tee, Tee. Die Thermosflasche! Dieter, halt die Thermosflasche auf! Die kullert nunter! Ich hab sie! Und die Äpfel auch! Oh, die haben vielleicht ein Tempo bekommen. Hab ich jetzt aber Durst. Du, die Thermosflaschen rinnt ja. Da schau, da tropft's raus. Du lieber Schreck, wir sind... So was Saudummes. Wollt eben keinen Kobold mit auf den Berg nehmen. Wen soll man nicht mitnehmen? Thermosflasche. Jetzt müssen wir den Tee halt auf einmal austrinken. Sonst läuft er noch ganz aus. Was hat man davon? Ich verstehe gar nicht, wie das alles so zum Kullern gekommen ist. Der Rucksack steht doch noch ganz gerade da. Mhm. Wenn ich nur wüsste, wo er jetzt ist. Was suchst du denn? Nix. Wenn ich ihn nur schon wieder in der Rucksacktasche drin hätte. Ah, ist der Tee gut. Onkel, was ist mit der Rucksacktasche los? Nix. Fall mir nirgends runter. Aber Onkel, ich sitze doch neben dir. Ich kann ja nirgends runterfallen. Na, du nicht. Wer denn dann? Niemand. Sag, ist dir nicht gut? Soll ich dir kaltes Wasser von der Quelle holen? Hm? Ach, weißt du, ich mach das Taschentuch nass und das legst du dir ein bisschen auf den Nacken. Hm? Ja, das machst. Ich geh nur zum Wasser und bleib auch gleich ein bisschen drüben und wasch dir die Hände und von mir aus die Füße auch. Ihr ahnt, warum der Meister Eder seinen Neffen ein wenig außer Sichtweite haben wollte. Natürlich, weil er seinen unsichtbaren Pumuckl nur sehen kann, wenn kein Fremder in der Nähe ist. Und nicht nur sehen, sondern auch mit ihm sprechen. Und zwar ein paar ernste Worte. Um Gottes Willen! Pumuckl! Da drüben sitzt er auf dem Felsen. Habe ich mir's doch gedacht. Pumuckl! Sofort kommst du her! Hier ist es aber so schön! Freilich bist du runterfallst! Ich fall gar nicht runter! Ich hüpfe runter! So, hopp! Mach doch nicht so viele Falten auf der Stirne. Du gehst sofort, aber sofort wieder in die Tasche, verstanden? Und da schau die Thermosflasche an. Kaputt ist die. Ich wollte sie gar nicht kaputt machen, nur ein wenig kullern lassen. Und ich will auch nicht mehr in die dumme Tasche, wo es mir so langweilig ist. Sondern ich will hüpfen und springen und sausen und... Ja, und. Und ich komm um vor Angst, weil ich nicht sehe, wo du dich gerade rumtreibst. Verstehst du das nicht? Oh, dass du mich nicht siehst, wenn der Dieter dabei ist, das ist dumm. Und darum bleibst du im Rucksack. Punktum. Punktum, da bleib ich nicht. Pumuckl. Aber ich weiß was. Du kannst mich doch hören, oder? Schon, aber der Dieter hört dich dann auch. Der hält mich sowieso schon für den kompletten Irren. Also pass mal auf, ich mache von Zeit zu Zeit piep, wie ein Vogel. Weißt du, so piep, piep, dann weißt du, dass ich da bin. Und der Dieter denkt, ein Vogel ist da. Und dann kann ich laufen und muss nicht in der heißen Tasche sitzen. Und es ist mir nicht so langweilig. Und dann. Ja, und also von mir aus. Und dann. Vielleicht wirst du dann so müd, dass dir schon deswegen keine Dummheiten mehr einfallen. Da hast du ganz recht. Wenn ich müde bin, fällt mir überhaupt kein bisschen Dummheit mehr ein. Da fällt mir nur noch Gescheitheit ein. Das ist also geradezu ein Koboldsgesetz, weißt du? Werde müde, dann bist du gescheit. Geh in die Berge, dann bringst du es weit. So weit. Piep, piep, piep, piep. Da musste auch der Meister Eder lachen und der Dieter wusste überhaupt nicht mehr, was er von seinem Onkel denken sollte. Er legte ihm das nasse Taschentuch sehr sorgfältig auf den Nacken. Zur Abkühlung und überhaupt. Und dann gingen sie weiter. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten und dazwischen piepste brav der Pumuckl. Das fiel die nächste halbe Stunde gar nicht weiter auf. Dann allerdings hörten die Bäume auf und die Almwiesen kamen und naturgemäß waren dort auch keine Vögel mehr. Es war ganz still. Trotzdem machte es von Zeit zu Zeit piep, piep, piep. Ja, ist schon gut. Sag mal, Onkel Franz, was piept da eigentlich so? Was da piept, das wird mein Schuh sein. Ach wo, piep, ich hör's schon wieder. Das muss ein Tier sein. Das kommt ja von da oben. Ah, vielleicht ist da oben ein Schneehuhn. Im Sommer? Ein Schneehuhn? Freilich, auch im Sommer. Schneehühner sterben doch nicht, wenn der Winter aufhört. So, so, aber ich sehe keins. Ja, die Schneehühner verstecken sich, weißt? Hoppla! Mann, sowas. Was ist denn? Von da oben kullern Steine runter. Der da wäre mir fast auf den Kopf gesprungen. Ja, Himmeldonnerwetter! Sofort zum Steinewerfen aufhören! Und zwar sofort! Meinst du, da oben sind Leute? Steine im Gebirge runterwerfen ist überhaupt das Gefährlichste, was es gibt. Schon wieder ein Stein. Du, vielleicht kommen wir in einen Steinschlag. Von so etwas habe ich schon mal gelesen. Das muss sehr gefährlich sein. Das ist sogar sehr gefährlich. Dieter, geh du da in Deckung hinter den Felsen. Ich geh rauf ein paar Schritte und schau, ob da oben Leute sind. Aber nein, Onkel, das kann doch ich. Da bleibst, das mach ich. Das Steinewerfen wird gleich aufhören. Natürlich hat die Steine der Pumuckl geworfen, aus purer Lust am Kullern lassen. Und das gehört wirklich zu den Dingen, die man im Hochgebirge nicht tun darf. Der Meister Eder ist also, so schnell er konnte, da hinaufgestiegen, wo der Pumuckl stecken musste. Und tatsächlich saß der kleine Bursche vergnügt zwischen Felsgeröll und hatte gerade den nächsten Stein zum Werfen in der Hand. Mit einem schnellen Griff packte der Meister Eder den Kobold und alles Protestieren half nichts. Der Pumuckl wurde in den Rucksack gesteckt. Ich will noch da rein! Ich will nicht! Ich will nicht! Das ist mir wurscht, verstanden? Dich nehme ich nie mehr ins Gebirg mit, damit du es nur weißt. Ja, aber ich hab doch nur Spaß gemacht. Für mich hört sich beim Steinewerfen der Spaß auf. Du kommst mir nimmer aus dem Rucksack raus. Du nix nutzt, du. Ich bin ein Nutz. Ich bin kein Nichtsnutz. Ich bin sogar ein ganz großer Nutz. Das wirst du schon noch merken. Still bist. Nix mehr will ich hören. Ich bin aber ein Nutz. Dieter! Dieter! Ja, Onkel! Kannst schon kommen, der Steinewerfen ist vorbei. Ich komm schon. Aber lass der Zeit. Was war es denn? Ah, weiter nix. Ein paar Steine haben sich sicher gelöst. Weiter nix. Nutz, Nutz, Nutz, Nutz, Nutz, ich bin ein Nutz. Tja, jetzt waren natürlich beide aufeinander nicht gut zu sprechen. Der Meister Eder und sein Pumuckl. Und das hätte vielleicht den ganzen restlichen Tag angehalten, wenn nicht etwas passiert wäre, was bewies, dass der Pumuckl doch zu etwas Nutz ist. Ihr wisst doch, dass er von den Klabautermännern abstammt, die eigentlich auf Segelschiffen auf dem Meer daheim sind. Und von diesen seinen Vorfahren hat er etwas geerbt, die sichere Witterung für einen aufkommenden Sturm oder ein Unwetter. Der Pumuckl selbst wusste gar nicht, wie ihm geschah, als er es plötzlich spürte. Sträuben sich die Haare. Eine Gefahr! Eine Gefahr! Bist du still? Lass mich raus! Ich muss raus! Ich muss mich verstecken! Es kommt ein Sturm! Du musst dich auch verstecken! Aber die Sonne scheint ja. Da hinten kommen allerdings Wolken. Hast du was gesagt, Onkel Franz? Ja, bloß, dass da hinten Wolken kommen. Na und? Die tun uns nichts. Ja, ich glaub's ja auch nicht. Aber im Gebirge weiß man's nie. Und wir haben immerhin noch 2 Stunden, bis zur nächsten Hütte zu gehen. 2 Stunden hält das Wetter leicht. Und wenn es ein bisschen regnet, das macht doch nichts. Wir haben ja Regensachen dabei. Sturm und Hagel, Donner und Blitz, das ist kein Witz. Wenn wir nicht weitergehen, sondern umkehren, da unten wäre ein Heustadel zum Unterstellen. Ach, sei doch nicht so überängstlich. Wir und umkehren. So gingen sie noch eine Zeit lang weiter. Der Meister Eder beobachtete den Himmel nun doch etwas besorgt. Da er das Gebirge ja kennt, weiß er, dass hier Gewitter ungeheuer schnell aufkommen und dem Bergsteiger ohne Schutz unter den Felsen sehr gefährlich werden können. Der Wind gefällt mir auch nicht. Ach, windig ist es doch im Gebirge immer. Du wirst dich doch deswegen nicht ins Bockshorn jagen lassen. Was heißt der Bockshorn? Beim Wettersturz im Gebirge wird's schlagartig saukalt und so neblig, dass man nicht mehr sieht, wo man ist. Außerdem haben wir hier nirgendwo eine Stelle zum Unterstellen. Im Notfall stellen wir uns unter einen Felsen. Ja, aber hier ist weit und breit nichts, wo man sich unterstellen kann. Aber wenn du meinst, kannst du ja umkehren. Ich gehe weiter. Red keinen Unsinn. Entweder wir gehen beide weiter oder wir kehren beide um. Man lässt sich bei einer Bergtour nicht im Stich. Und ich habe immerhin die Verantwortung. Dann gehen wir eben beide weiter. Nein, wir kehren jetzt beide um, und zwar auf der Stelle. Ach, der Wind vertreibt doch die Wolken wieder. Der Dieter ging einfach weiter. Die Wolken ballten sich immer schwärzer und bedenklicher. Der Meister Eder wusste jetzt, dass der Pumuckl recht hatte mit seiner Sturmwarnung. Sie mussten unbedingt umkehren, damit sie wenigstens den Heustadel erreichen konnten. Der Meister Eder blieb stehen und rief dem Dieter, der nun schon ein ganzes Stück voraus war, zu: Dieter! Sofort umkehren! Ach wo! Wie bringe ich den bloß dazu, dass er umkehrt? Dieter! Dieter! Lass mich raus! Ich saus ihm nach und werfe ihm Steine in die Schuhe, damit er nicht mehr weitergehen kann. Das hat doch keinen Sinn. Die Steine holt er raus und geht weiter. Ich mache ihm aber die Schuhbänder auf, dass er stolpert. Nein. Dann bricht er sich am Ende noch was. Das hat keinen Sinn. Der Sturm ist aber schon gleich da. Dieter, umkehren! Der gibt überhaupt keine Antwort. Lass mich raus. Ich weiß was, damit er stehen bleibt. Klabauter Ehrenwort, ich weiß was. Was denn? Wenn er etwas verliert, wird er umkehren und das Verlorene suchen. Ich lass ihn etwas verlieren. Die schöne goldene Glitzeruhr zum Beispiel. Lass mich raus, schnell. Das ist keine schlechte Idee. Also raus mit dir. Ich sause. Ich bringe die Uhr und du fragst ihn nach der Zeit und dann nach. Hoffentlich klappt es. Einem alten Mann im Gebirge nichts glauben, das ist typisch. Und dann passiert was. Du meine Güte, zieht sich das jetzt schnell zusammen. Hoffentlich weht's den kleinen Pumuckl nicht davon. Nein, dem Pumuckl hat's nicht davon geweht. Der ist wie ein Wiesel den Berg hinaufgerannt, hat dem Dieter die Schuhbänder aufgezogen und als der sich bückte, um sie wieder zuzubinden, husch, hast du's gesehen, war die Uhr weg. Und dann kullerte der kleine Kerl mehr als er lief zurück zu Meister Eder, die Uhr fest in seiner kleinen Faust. Ich hab sie! Frag ihn jetzt schnell nach der Zeit, damit er es auch merkt. Dieter! Ja, was ist? Wie viel Uhr ist es? Jetzt ist es... Onkel Franz, ich hab meine Uhr verloren. Hast du sie? Deine Uhr hast du verloren? Ja, da müssen wir aber gleich suchen. Mir war's, als hätte ich beim Gehen mal was im Gras blitzen sehen. Wo? Da unten. Es kann noch nicht weit sein. Er kommt wirklich. Gut, Pumuckl schlau, nicht wahr? Da versteckt die Uhr im Rucksack. Pumuckl ist ein Nutz. Ja, ein ganz großer Nutz. Ja, ein ganz großer. Es fängt schon zu dunnen an. Ui. Ein ganz großer Tropfen mitten auf meine Nase. Lass mich schnell in deine Tasche. Wart, ich zieh meinen Regenmantel an. Da darfst du in die Manteltasche. Oh ja. Wo hast du die Uhr gesehen? Da, noch ein Stück runter. Ich hab gedacht, es ist ein Stück Goldpapier oder sowas. Sonst hätte ich genauer hingeschaut. Aber jetzt glaube ich, es könnte deine Uhr gewesen sein. Los, geh mal so schnell wie möglich. Hoffentlich finden wir sie. Ich hab sie von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft. Ja, schnell. So hat Pumuckls Schlauheit über die Unvernunft Dieters gesiegt. Im Eilmarsch sind sie bergab gegangen, und so haben sie gerade noch den Heuschober erreicht, bevor das Gewitter mit voller Gewalt losgebrochen ist. Der Regen und Nebel wurde so dicht, dass man keine 2 Meter weit mehr sehen konnte. Es blitzte und donnerte, als wollte die Welt untergehen. Im Schutz der Hütte waren der Meister Eder und der Pumuckl sehr froh. Es wäre fürchterlich gewesen, wenn sie den Dieter nicht hätten zum Umkehren zwingen können. Nur der Dieter war missmutig. Sind wir zwar im Trockenen, aber meine Uhr ist hin. Ich verstehe gar nicht, wie ich die verlieren konnte. Sei froh, dass du heil da bist. Was meinst du, wie es uns da oben ohne Schutz ergangen wäre? Der Blitz hätte uns erschlagen können. Ganz abgesehen von allem anderen. Oh, du hast recht. So schlimm habe ich es mir wirklich nicht vorgestellt. Aber meine Uhr... Du, wir haben noch Äpfel im Rucksack. Magst du einen? Nein, ich habe keinen Hunger. Aber ich... Da ist ja deine Uhr. Wo? Ja, da im Rucksack. Im Rucksack? Wie kommt denn die in den Rucksack? Ja, vielleicht hast du es reingetan, als du dir am Bach unten die Hände gewaschen hast. Ach ja, ja, das kann sein. Das ist sowas Dummes. Aber vielleicht war es auch gut so. Na, ich meine, vielleicht hat uns die Uhr vor einem Unheil bewahrt. Ich wäre nämlich sonst nicht umgekehrt. Wenn du nur einsiehst, dass das ein Blödsinn gewesen wäre. Doch, ich bin der Uhr sehr dankbar. Du der Uhr und ich dem... Dem Pumuckl! Hab dich zwar nicht verstanden, aber du wirst schon recht haben. Dem Pumuckl ist natürlich sein kleines Herz vor Freude gehüpft, wie er gehört hat, dass der Meister Eder ihm dankbar war. Und wenn's draußen nicht gar so gerauscht und gedonnert hätte, dann hätte der Dieter mehr als nur das letzte Wort von dem Gedicht hören können, das der Pumuckl vor sich hingesungen hat. Bin ein Kobold und ein Nutzbold, der dem Dieter seine Uhr holt. Hätt mich nicht der Meister Eder, ging's ihm schlecht im Donnerwetter. Und drum krieg für meine Taten ich ne Tafel Schokolade. Was hast du gesagt, Onkel Franz? Ich hab Schokolade verstanden. Da hast du ganz richtig verstanden. Sobald wir unten sind, wird eine gekauft. Und die kriegt dann der... Die Schokolade hat der Pumuckl dann am Abend auch wirklich gekriegt. Und der Meister Eder hat ihn kein bisschen mehr geschimpft wegen der Thermosflasche und dem ganzen anderen Unsinn, den der Kobold so angestellt hat. Der Dieter aber hat eine Menge über Bergsteigerei gelernt. So ging diese Geschichte für alle Beteiligten gut aus.